So, dann ja, nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem vierten und letzten Vortrag von unserer Vortragsreihe. Und ich freue mich, dass ihr alle spontan hierher gefunden habt und möchte mich nochmal ganz herzlich für die kleine spontane Umdisposition entschuldigen. Ja, wir haben heute als Referent den Dr. Bernd-Udo Rinas aus Berlin bei uns zu Gast. Also freue mich, dass du da bist. Bernd-Udo Rinas ist Diplom-Politikwissenschaftler und Sozialpädagoge und hat über Veganismus als postmoderner Anarchismus bei Jugendlichen promoviert und die Promotion auch als Buch rausgebracht, liegt da vorne, könnt ihr bestimmt gleich nochmal reinschauen. Genau, und ich denke mal, die zentralen Thesen aus dem Buch wird er uns heute vorstellen. Ansonsten korrigiere mich einfach. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Und wie immer, da wir finanziell nicht so extrem gut aufgestellt sind, würde ich dann nochmal die kleine Spendenbox rumgeben. Und wer möchte, kann da was reinschmeißen. Es würde ausschließlich dem Referenten als Honorar zugutekommen, weil wir eben kein Honorargeld für die Referenten haben und vieles sonst unentgeltlich machen. Genau. Und dann lieber vorher rumgeben lassen. Genau, oder vielleicht einfach im Anschluss. Und danke nochmal ans V. Ja, ja, vielen Dank nochmal. Der ist sehr verbunden, wenn ihr danach noch ganz, ganz viel Kuchen, Cupcakes und so weiter in euch reinstopft und Tee und trinkt und esst, so viel ihr könnt. Und dann wurde ich noch gebeten, hier zwei Handouts aus zu verteilen. Ja, die lasse ich jetzt gleich mal rumliegen. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dann will ich sagen, dass ich mich freue, dass das jetzt heute Abend doch noch geklappt hat, nachdem es mit dem Termin ja einige Schwierigkeiten gegeben hat und ich ja auch schon mal im letzten Jahr kommen wollte und das ja auch nicht funktioniert hat. Von daher hoffe ich nicht, dass es an mir liegt, sondern nur an anderen Dingen. Zu meiner Person vielleicht einfach noch, also auf der einen Seite bin ich eben Sozialpädagoge, auf der anderen Seite Politikwissenschaftler und Soziologe und arbeite im Moment in Brandenburg in der Landesregierung im Referat oder im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. So, meine... Das, was ich heute sagen werde, ich werde jetzt so zeitlich auch nicht machbar, nicht so meine zentralen Themen aus dem Buch vorstellen, aber auf das Thema natürlich versuchen einzugehen. Wenn ich heute von der veganen Bewegung spreche, dann meine ich immer nur einen Ausschnitt der veganen Bewegung und zwar immer bezogen auf die sich politisch verstehenden Veganer. Und das mache ich im ersten Teil, indem ich das aus der Sicht eines Wissenschaftlers versuche darzustellen und aus der Sicht, was man so allgemein Jugendforscher nennt. Und einbringen werde ich mich natürlich auch mit meiner eigenen Person und meiner eigenen politischen Vergangenheit. In den 90er Jahren habe ich selber schon vegan gelebt. In den 90er Jahren gab es noch keinen Computer oder zumindest keine gängiges Medium. Handy war auch noch nicht so weit verbreitet. Sprich, ich habe in einer Zeit vegan gelebt, die überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der heutigen Zeit. Ich komme selber aus der linken politischen Ecke, nämlich aus der anarchistischen und antifaschistischen Szene und fühle mich der natürlich auch noch zugehörig. Von daher mal so die Frage, wer hier aus der anarchistischen Szene kommt, wenn es in Jena eine gibt. Ja, das ist nicht der Fall, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass alle anderen sich der veganen Bewegung im Sinne von Szene, im Sinne von Lebensstil zugehörig fühlt. Okay, ich möchte zu Anfang oder vielleicht noch zu der politischen, zu meiner eigenen politischen Vergangenheit. In den 80er Jahren gab es eine heftige Diskussion über das, was man so Haupt- und Nebenwidersprüche genannt hat. Also was ist der Hauptwiderspruch in dieser Gesellschaft? Was sind Nebenwidersprüche? Ist der Kapitalismus, Kapitalismuskritik der Hauptwiderspruch? Und daneben gibt es andere Dinge, die zu kritisieren sind. Oder gibt es verschiedene andere Hauptwidersprüche, Hauptkritikpunkte? Und dann war in den 80er, 90er Jahren klar, dass Kapitalismus als ein Unterdrückungsverhältnis existiert, daneben der Rassismus. Und dann hat sich in den 90er Jahren innerhalb der linken Szene schon eine heftige Diskussion entspannt darüber, was ist denn mit Sexismus? Und wir haben in den eigenen politischen Kreisen sehr deutlich gemerkt, dass Sexismus natürlich auch ein Verhältnis ist, was uns selber angeht, was wir selber auch praktizieren. Und deswegen hat sich in den 90ern das, was sich Triple Oppression Ansatz nennt, entwickelt, also die dreifachen Unterdrückungsverhältnisse, die Kapitalismus, Rassismus und Sexismus sind. Und es war nicht einfach, diese drei Unterdrückungsverhältnisse erstmal gleichbedeutend auch nebeneinander zu sehen. Also zu formulieren, ja, Sexismus ist auch in unseren eigenen Reihen ein Thema. Auch wir haben es innerhalb der Szene mit Vergewaltigung zu tun, mit blöden Anmachen, mit Unterdrückungsverhältnissen. Und deswegen hat sich das über eine Zeit lang hingezogen, bis diese dreifachen Unterdrückungsverhältnisse, Triple Oppression Ansatz, entwickelt hat. Und erst ja, Ende der 90er Jahre hat sich aus diesem Triple Oppression Ansatz dann so langsam das entwickelt, was heute unter Unity of Oppression Ansatz bezeichnet wird, nämlich die Gesamtheit der Unterdrückungsverhältnisse. Heute ist dieser Unity of Oppression Ansatz das Oberthema, wo gesagt wird, also nicht nur Rassismus, nicht nur Kapitalismus, nicht nur Sexismus, sondern auch Bodyismus, also Unterdrückungsverhältnis aufgrund von Körperlichkeiten, Ageism, also nicht nur Unterdrückung der anderen, sondern auch aufgrund der verschiedenen Altersstufen, auch das sind können Unterdrückungsverhältnisse sein. Und letztlich ist Speziesismus dazugekommen als die Unterdrückung von der Spezie Mensch über die Spezie Tier. Das ist ein geschichtlicher Weg, der hat sich wirklich über 20, 30 Jahre hingezogen. Und heute sind wir, denke ich, auf dem Stand, dass wir sagen können, wir haben diesen Unity of Oppression Ansatz, diese Gesamtheit der Unterdrückungsverhältnisse, die wir denken und die wir auch vor Augen haben. Wenn ich gleich meinen Text erzähle, dann benutze ich zwei Begriffe, die häufig vorkommen werden, nämlich den Begriff der Aufklärung und den Begriff der Postmoderne. Aufklärung würde ich vielleicht kurz zu sagen, was zu sagen. Und zwar die Zeit der Aufklärung oder Zeitalter der Aufklärung. Und wenn ich was erzähle, was allgemein bekannt ist, dann signalisiert mir das und dann höre ich sofort auf zu reden. Zeitalter der Aufklärung ist insofern sehr wichtig, weil es das Fundament der bisherigen Gesellschaft, der bisherigen europäischen, weltweit der Verfasstheit beschreibt. Aufklärung kommt 15., 16., 17. Jahrhundert und hat den ersten großen Epochenwandel gebracht. Bis dahin gab es das, was man Theozentrismus genannt hat. Also die Welt war bestimmt von der Theologie. Gott war derjenige, Religion war dasjenige, was die Gesellschaft, was die Menschen bestimmt hat. Gott hat Regeln gegeben, Gott hat den Menschen etwas gesagt. Gesetze wurden aufgrund von religiösen Herleitungen gesetzt. Und die Zeit der Aufklärung ist die Zeit, in der sich gegen diesen Theozentrismus gewandt wurde. Das heißt, Immanuel Kant, so als ein Beispiel, sagt, dass die Aufklärung das erste Mal dazu führt, dass ich denke, also bin ich, ist so ein Spruch, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ich denke, also bin ich, von ihm kommt. Das heißt, der Mensch ist in der Zeit in der Situation, dass er versucht, selber Fragen zu stellen und selber Antworten geben zu wollen. Antworten gab bisher die Religion, Antworten gab bisher Gott, Antworten gaben bisher die Priester, die Bischöfe, Antworten gab die Kirche, weil die Kirche war die einzige, die zum Beispiel die handgeschriebenen Einzelanfertigungen der Bücher produzieren konnte. Buchdruck gab es noch nicht. Kirche hat vieles vorgegeben. Und in der Zeit der Aufklärung gehen Gesellschaften dahin, gehen Menschen dahin, dass sie sagen, ich selber bin in der Lage zu fragen und auf meine Fragen auch Antworten geben zu können. Das ist ein epochaler Wechsel. Dann entwickelte sich in ganz vielen Bereichen sehr vieles. Das kann man auch jetzt nur ganz kurz erwähnen. Das, was ich mit dem Buchdruck gesagt habe, in der Zeit gab es auch dann später die technischen Entwicklungen. Es wurde möglich, Bücher drucken zu können. Das heißt, nicht mal die Kirche hatte das alleinige Recht, lesen zu können, schreiben zu können und zu sagen, das steht aber hier drin, sondern der Buchdruck hat es ermöglicht, dass andere Menschen selber Wissen aufnehmen konnten. Es hat sich dann die sogenannte Enzyklopädie entwickelt, ein Buch, in dem versucht wurde, auf alle möglichen Fragen sehr viele Antworten geben zu können oder überhaupt erstmal Wissen zu sammeln. Der Kalender hat sich neu geordnet, die Zeit hat sich entwickelt. Vorher gab es den Tag im Sinne von morgens wird es hell, abends wird es dunkel. Der Arbeitstag fing morgens an, wenn es hell wurde, hörte auf mit dem Abend. In dieser Zeit der Aufklärung und der danach folgenden Entwicklungen wie der Industrialisierung, der Technisierung, war es möglich, Zeit plötzlich einzuteilen. Dadurch, dass eine Uhr entwickelt wurde, hat die Uhr den Lebensalltag von den Menschen strukturiert. Und Uhren, Zeit, strukturiert heute unser Leben ganz enorm. Also Zeit als Konstrukt. Maßeinheiten wurden entwickelt. Damit wurde auch möglich, dass es das, was heute in der Wirtschaft gang und gäbe ist, also Arbeitseinheiten konnten plötzlich eingetaktet werden. Dieser Stift hier konnte in verschiedene Arbeitsschritten hergestellt werden. Es konnten dafür Zeiteinheiten, wie viel brauche ich denn dafür, um so einen Stift herstellen zu können. Also das, was sich in der Aufklärung und danach entwickelt hat, strukturierte das Leben ganz enorm auch und unser heutiges Leben auch. Also es ist eine konstruierte Welt, in der wir leben und wir lassen uns, so wie jetzt auch, wir warten noch 10 Minuten, wir lassen uns also von einem Konstrukt sehr maßgeblich auch beeinflussen. So konnte Arbeit zum Beispiel eben arbeitsteilig auch bezahlt werden. Es konnte überlegt werden, naja, wie viel kriegt man wofür, kriegt man überhaupt was. Geldsystem hat sich entwickelt. Und so hat sich also in der Aufklärung und danach sehr vieles entwickelt. Und die Grundzüge dieser Zeit waren einmal kritisches Fragen und Denken als Grundvoraussetzung und nicht mehr das Ablesen aus der Bibel, das Vorgeben der Religion. Es wurde die Wissenschaft entwickelt statt Aberglauben und Toleranz statt Dogmatismus. Das Wichtigste aber ist dabei, der Mensch steht im Mittelpunkt dieser ganzen Denkrichtung. Also die Aufklärung sagt, der Mensch ist ein autonomes Wesen. Und der Mensch ist alleinig in der Lage, zu denken, zu handeln, zu entscheiden, zu lösen. Aufklärung ist davon bestimmt zu sagen, wir leben in einer Zeit des Fortschrittes. Also linear geht die Entwicklung immer weiter. Und so weiter. So viel vielleicht erstmal zur Aufklärung. Die Postmoderne sagt ganz klar, dass wir an das Ende dieser Entwicklung gekommen sind. Fortschritt ist heute eben nicht mehr nur Fortschritt. Fortschritt kann auch Rückschritt sein. Freiheit ist eben nicht nur Freiheit, sondern kann auch Unfreiheit produzieren. Postmoderne ist davon geprägt, dass es keine eindeutigen Antworten mehr gibt. Sage ich, sagen viele. Die der Postmoderne sich zuwenden. Postmoderne ist von Pluralität gekennzeichnet, von Differenzierung, von Uneindeutigkeiten. Und wenn wir uns das heutige Leben ansehen, dann können wir feststellen, dass wenn wir SPD sagen oder wenn wir CDU sagen, nicht mehr genau wissen, was diese CDU eigentlich ist. CDU ist plötzlich diejenige, die den Atomausstieg den angeblichen oder gewollten, wie auch immer, hinbekommen will. Was sind die Grünen? Was sind Parteien? Und letztlich, was können uns heute diese großen Erzählungen noch für Antworten geben? In der Aufklärung und danach haben sich die großen Erzählungen ergeben, die die Philosophen Erzählungen nennen, wie Kapitalismus, Liberalismus, Sozialismus und Anarchismus, das sind 4 große Denkrichtungen, die in der Zeit der Aufklärung und der Moderne sich entwickelt haben. Und die versucht haben, ganz klar auch Antworten zu geben, wo ganz klar war, ja, wir wissen, wie diese Welt strukturiert ist und wir geben Antworten auf die Fragen dieser Zeit. Postmoderne sagt, das kann es heute nicht mehr geben. Die Welt ist so kompliziert geworden. Wir haben uns so verändert, wir haben so viele Entwicklungen, dass wir eindeutige Antworten nicht mehr geben können. Und eine große Theorie wie der Kapitalismus, Anarchismus, Sozialismus, Liberalismus, was ist Liberalismus, sind heute nicht mehr die Theorien, die uns Antworten für dieses Leben geben können. Und das will die Postmoderne auch gar nicht. Sondern sie sagt, dass wir in dieser Uneindeutigkeit versuchen müssen, klarzukommen. Und dass wir in dieser Uneindeutigkeit versuchen müssen, sowohl die Fragen als auch Antworten geben zu können. Und eine Antwort kann nie eine eindeutige Antwort sein. Dann kommt das dazu, komme ich dann später vielleicht auch noch zu dem, was man Dekonstruktivismus nennt. Das ist ein dritter Begriff, den ich, wobei da komme ich gleich noch zu, aber Dekonstruktivismus ist ein wichtiger Begriff, der in der Zeit der Postmoderne nicht nur, aber schon sehr bedeutend durch die Geschlechterforschung sich entwickelt hat. Die Frage, was ist Mann und was ist Frau, würden wir heute so eindeutig nicht mehr beantworten können. Weil wer will bestimmen, dass ich, Bernd-Udo Rieners, ein Mann ist? Deswegen gibt es die Frage, was ist Mann, was ist Frau? Gibt es Zwischengeschlechter? Judith Butler hat ganz klar gesagt, es gibt wesentlich mehr als zwei Geschlechter und deswegen müssen wir von der Mehrgeschlechtlichkeit ausgehen. Und wir müssen versuchen, die Welt, die wir vorfinden, letztlich auch zu dekonstruieren. Wenn wir also Mann sagen, dann transportieren wir mit diesem Begriff auch ganz viele innere Strukturen, innere Dinge. Ein Mann hat so und so zu sein. Ein Mann, ein Junge soll nicht weinen, soll Familie ernähren, soll mutig sein, tapfer. Ein Mädchen hat so und so zu sein. Ein Mädchen darf sich schminken, ein Mädchen darf das und jenes, was ein Junge nicht darf oder soll. Indem wir also Mann oder Frau sagen, transportieren wir auch Inhalte mit. Und die Postmoderne ist davon geprägt, dass diese Begriffe auch überhaupt nicht mehr die Erklärungsrelevanz haben, wie sie mal hatten. Wenn wir sagen Familie, dann ist die Frage, was ist denn heute Familie? Soziologisch gesehen hat man früher, vor 20 Jahren, davon gesprochen, dass es vielleicht noch eine elternreiche Familie gab. Also Familie mit vielen Kindern. Heute meint man mit Familie die, was habe ich gerade, mit Eltern bei kinderreich. Früher hat man gesagt, Familien, es gibt kinderreiche Familien. Heute sagt man, es gibt elternreiche Familien. Weil heute eine Familie, man davon ausgehen kann, dass beide Partner schon mal verheiratet waren, sich neu gefunden haben, aus jeder Beziehung vielleicht noch ein eigenes Kind mitbringen und in dieser neuen Beziehung nochmal ein eigenes Kind dann wieder haben wollen. Und schwupps haben diese Kinder viele Eltern. Was ist Familie? Im Pflegekinderdienst, also da, wo Kinder vermittelt werden müssen, die, deren Eltern nicht in der Lage sind, sie zu betreuen, zu erziehen oder mit ihnen zusammenzuleben, weil sie im Knast sind, drogenabhängig, beim Unfall ums Leben gekommen sind, wie auch immer. Pflegefamilien sind heute auch schwule Paare, lesbische Paare. Wenn wir also von Familie reden, was meinen wir mit Familie? Wenn wir sagen Stiefmutter, wird man über Märchen sofort ein bestimmtes Bild vor Augen haben, wie die Stiefmutter wohl sein soll. Warum ist das so? Also mit Begriffen, die wir haben, transportieren wir ganz viel. Und Postmoderne versucht, sich davon zu trennen und zu sagen, nein, so ist es nicht. Wir müssen dahinter gucken, wir müssen reingucken und wir müssen sehen, was meint der, der das sagt. Also Postmoderne geprägt, klar, von der Absage an die Vernunft, dass die Vernunft das ist, was uns leitet. Ablehnung aller Wahrheitsansprüche, Ablehnung aller Metaerzählungen, also Kapitalismus und so weiter. Dass wir traditionelle Bindungen heute nicht mehr haben. Dass wir uns von bisherigen Einstellungen und Begriffen lösen müssen. Individualisierung, Ausdifferenzierung, Pluralisierung und so weiter. Das meine ich, mit Postmoderne und letztlich ist die Postmoderne davon geprägt, dass wir in ganz verschiedenen Denktraditionen leben. Und dass sich die Verschiebung vom Denken auf die Sprache hin ergeben hat. Das nennt sich wird mit Linguistik-Turn bezeichnet. Also Sprache strukturiert heute unser Leben. Und das bedeutet, dass Sprache Wirklichkeit entstehen lässt. Und zwar nicht nur eine Wirklichkeit, sondern Wirklichkeiten. Postmoderne als Zeitepoche, die das eben die Eindeutigkeit in Frage stellt, sagt, es gibt nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeiten. Es gibt nicht die Identität, sondern Identitäten. Okay, das erstmal so zum Vorspann. Und dann meine Frage, wie viel Zeit wir haben. 1,5 Stunden ist so pro Vortrag eingeplant. Gut, dann werde ich das jetzt erstmal ein bisschen später machen und dann haben wir, glaube ich, noch genug Zeit zum Diskutieren, wenn gewünscht. Ja, die erste Überschrift habe ich überschrieben mit Veganerinnen als gesellschaftliche Seismografen. Und wenn ich Veganerinnen sage, dann meine ich da immer auch die Veganer oder die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Also Veganerinnen als gesellschaftliche Seismografen. Und das ist klar aus meiner wissenschaftlich-jugendsoziologischen Sicht erstmal. Ich versuche damit schon auch eine Antwort auf die Frage dieser Vortragsreihe zu geben. In dem, was ich in den letzten Jahren erarbeitet habe in der Arbeit, wird der veganen Bewegung ein sehr hoher Stellenwert zugeordnet und die vegane Lebensweise als auch klare Lebensstilrichtung in der Postmoderne angesehen. Ich beziehe mich also zuerst mal auf die eher jugendlichen Mitglieder. Entschuldigung, wenn auch ein paar Ältere hier sind. Beziehe mich also eher auf die jugendlichen oder jüngeren Mitglieder einer veganen Bewegung. Und das ist natürlich nur ein Ausschnitt der veganen Szene und Bewegung. Auf junge Menschen bezogen dient dieser Lebensstil dazu, sich gegen eine Vielzahl an kritisierten Zuständen in dieser Gesellschaft zu stellen. Der unmoralische Umgang mit Tieren, der zerstörerische Umgang mit der Natur, eine ungesunde Ernährungsweise und eine generelle Herrschaftskritik an den gesellschaftlichen Bedingungen können zu den konsequenten veganen Lebensweisen führen und es den Jugendlichen ermöglichen, sich radikal und praktisch gegen diese gesellschaftlichen Entwicklungen zu stellen. Veganerinnen sind von den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und den postmodernen Ergebnissen und Ereignissen nicht nur selbst betroffen, sondern leben ganz aktiv in dieser veränderten Welt und nutzen die vorgefundenen postmodernen Möglichkeiten auch voll aus. Veganerinnen haben sich eine eigene mediale Lebens-, Kommunikation- und Konsumwelt erschaffen, die sich von der Elternwelt oder der Erwachsenenwelt völlig unterscheiden kann. Dies hat auch zur Folge, dass sich eigene Wertvorstellungen, Lebensstile und so weiter entwickeln, die sich nicht in der Auseinandersetzung mit der traditionellen Erwachsenenkultur ergeben haben. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt der Postmoderne. Der Rückgriff auf traditionelle Werte, wie das früher der Fall war, passiert heute eben nicht mehr so. Traditionen spielen heute keine Rolle, weil sie keine Erklärungsrelevanz mehr haben. Und deswegen sage ich, dass Veganer genauso mit diesen postmodernen Entwicklungen leben und dies eben auch nutzen. Also Veganer entwickeln. Ich könnte jetzt auch andere Jugendkulturen nennen. Ich beziehe es aber jetzt erstmal nur auf die vegan lebenden Menschen. Also keine große Auseinandersetzung mit der traditionellen Erwachsenenkultur. Es entstehen eigene soziale Netzwerke, netzwerkinterne Wertvorstellungen und Lebensstile, die in die Auseinandersetzung mit der sie umgebende Gesellschaft treten und sich auch deutlich von anderen Jugendkulturen unterscheiden. Jugendliche sind ihre eigenen sozialen Netzwerke sehr wichtig. Sie aber in einer modernen, hochkommunikativen und mobilen Gesellschaft zu verorten, ist schwierig, da laut Tully, einem Wissenschaftler, für Jugendliche unterwegs sein dazugehört zum Aufwachsen. Dagegen gab es in den früheren Jahrzehnten feste und traditionelle Lebensbereiche, in die hinein Menschen geboren wurde. Tully versucht dies anhand der Jugendverbände zu erklären. Und da will ich einen Satz sagen, ich hätte es auch mit Beamer oder so gemacht, genauso wie die Zettel. Während Jugendverbände vor dem musterhafte Repräsentanten milieuspezifischer Identitäten waren, so agieren Jugendliche heute in den ihnen wichtigen Teilwelten parallel und bilden Identitäten auf diese aus. Kennzeichen der Postmoderne ist eine fortgeschrittene Individualisierung, was eine gewachsene Verantwortlichkeit für das Gelingen der eigenen Biografie und für die eigene gesellschaftliche Einbettung einschließt. Gelebt wird vernetzt in unterschiedlichen Settings. Also auch das Selbst zuständig sein für die Entwicklung der eigenen Biografie ist eine Entwicklung, die postmodern zu bezeichnen, die man als postmodern bezeichnen kann. Weil sie eben häufig nicht in der Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt passiert. Das ist eine Sache, die in der Jugendarbeit ganz deutlich wurde. Es gab mal die Jugendzentren mit dem Anspruch, wir wollen alle Jugendlichen in diesem Jugendzentrum, in diesem Club zentrieren, also sie dort auffangen und mit ihnen etwas machen. Es wurde soziologisch gesehen von der Jugendkultur und den Subkulturen gesprochen. Zu den Subkulturen kann man dann zu der Zeit die Punker und noch ein paar andere zählen. Es gab die Hauptkultur, die Jugendkultur und die Subkulturen. In der Soziologie wird davon heute gar nicht mehr gesprochen. Heute gibt es nur noch Jugendkulturen. Das Subkultur gibt es nicht. Es gibt heute die Rewer, die Sprayer, die Faschos, die Autonomen, die Veganer, die Normalos, die Sprayer, Rapper, Hip-Hops, Gothics und noch ganz viele andere Faschos, nicht zu vergessen, Punker und dann die Redskins und wie auch immer. Es gibt heute eine Unzahl an Jugendkulturen und sie in einem Jugendhaus zum Beispiel versuchen zu organisieren, ist quasi unmöglich. Der Anspruch, Jugendliche in einem Haus zusammenzubringen, scheitert relativ schnell, wenn es um die jeweiligen Werte, um Vorstellungen, Lebensvorstellungen und so weiter geht, weil sie jeweils für sich auch eigenständig Lebensstile entwickeln, eigene Werte haben und es von daher sehr schwer ist, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Und man sieht auch in der veganen Bewegung, wie unterschiedlich die allein bei der veganen Bewegung Tierrechtler und so weiter, Tierbefreier, Erdbefreier, wie auch immer, es gibt eine große Anzahl an unterschiedlichen veganen Ausrichtungen innerhalb einer vielleicht ja noch ähnlichen Gruppe. Die Jugendverbände, und das wollte der Tully und wollte ich damit sagen, die Jugendverbände waren in der Vergangenheit Verbände, da gingen die katholischen Jugendlichen hin. Die hatten ihre katholischen Eltern und sie haben in dieser Community der katholischen Kirche gelebt. Tully meint also, dass Jugendverbände früher klar ausgerichtete Verbände waren, in denen sich Jugendliche organisierten, die sich mit diesen Verbandsinteressen identifizierten. Dies hat sich in Zeiten der Postmoderne stark verändert, da Jugendliche sich in unterschiedlichen Teilwelten aufhalten und den katholischen Jugendverband zum Beispiel nur deswegen nutzen, weil sich die eigene Freundin darin aufhält oder weil der Gruppenleiter cool drauf ist oder das Thema im Moment irgendwie stimmt. Daneben kann sich heute der Jugendliche jedoch auch in anderen, völlig anderen, nicht konfessionellen Gruppen aufhalten, in der zudem noch völlig andere Werte existieren. War früher relativ unmöglich. Das heißt, für Sportvereine, die konnten das in der Vergangenheit sehr deutlich merken, der oder die Trainerin konnte noch so sehr sich für die Jugendlichen einsetzen, für die Fußballerinnen. Und plötzlich waren sie dann aber weg. Und der Trainer sagt, boah, ich habe doch alles gemacht. Dann hat vielleicht nur noch, nur nicht mehr gestimmt, dass da die entsprechenden Leute waren. Und schwupp sind die Jugendlichen, die Kinder, woanders hingegangen. Will damit sagen und auch deutlich sagen, auch für die vegane Bewegung, dass mit Sicherheit auch hier anzutreffen ist, dass sich alle von uns in unterschiedlichen Lebenswelten aufhalten, die manchmal sogar auch voneinander sich unterscheiden können. Nicht so sehr, was die Werte angehen, aber die Fluktuation ist da, wer sich wie engagiert, warum er sich oder sie sich engagiert. Diese Homogenität wird es in vielen Gruppen, für viele Jugendverbände, für viele Sportvereine nicht mehr und gibt es schon nicht mehr. Laut Tulli haben es die Jugendlichen gelernt, Gelegenheitsstrukturen zu erkennen, sie wahrzunehmen und in diesen mit offenen Beziehungsmustern auch locker umzugehen. Jugendliche festzulegen auf einen genauen Termin, für heute Abend zum Beispiel, hat immer die Gefahr in sich, dass 5 Minuten vorher vielleicht doch noch ein anderer Event besser erscheint und schwupps ist die Zusage zu kommen dann doch nicht da. Gelegenheitsstrukturen werden wahrgenommen und sie werden oftmals parallel auch wahrgenommen, was überhaupt keine Bewertung des jeweils, was man gerade ausgeschlagen hat, bedeutet, sondern es werden Gelegenheiten genutzt. Eine Einheitlichkeit, auch da wieder postmodern gesprochen, eine Einheitlichkeit ist so heute nicht mehr hinzubekommen. Verändert hat sich aber auch die Bedeutung dieser flexiblen, vernetzten und parallelen Teilwelten, denn Jugendliche sind selbst oder an der Gestaltung der sozialen Netzwerke der identitätsstiftenden Instanzen beteiligt. Damit verankern sich diese Teilwelten wesentlich schneller und effektiver in der Gesamtgesellschaft und verändern diese dadurch nicht unwesentlich. Ähnlich wie das Web 2.0 bedeutet dies, dass sich in der Interaktion und in der Mitgestaltung wesentliche identitätsstiftende Elemente entwickeln. Damit werden, untersucht auf die vegane Bewegung, jugendrelevante Themen besonders erfolgreich in der Erwachsenenwelt platziert und verbreitet. Ich will damit sagen, dazu komme ich dann heute nicht mehr. Ich hätte auch noch gerne was über die Bedeutung der Entwicklung der neuen Medien und sozialen Netzwerke gesagt. Will aber sagen, dass wir heute jetzt in Brandenburg zum Beispiel darüber nachdenken, beziehungsweise das auch schon praktizieren, Streetwork. Streetwork ist eine altbekannte Geschichte. Streetwork im Internet. Das Internet ist heute eine Lebenswelt, die ganz real, die existiert. In dieser Lebenswelt organisieren sich Jugendliche, immer natürlich auch Erwachsene, aber ich beziehe es jetzt mal auf Jugendliche, organisieren sich Jugendliche, leben Jugendliche und die vegane Bewegung hat eine ausgeprägte Entwicklung dieser Community im Internet. Und sie nutzen als Jugendliche, Veganer, Postmoderne, als erste postmodern aufgewachsene, völlig aufgewachsene Generation, benutzen diese Medien natürlich auch völlig anders, als das die Erwachsenenwelt tut. Und dadurch, dass heutzutage das ganze Weltwissen schon für jedes Kind zur Verfügung steht, damit auch für jeden und jede Veganerin, heißt das, ich kann irgendwo völlig in der Pampa wohnen und kann trotzdem mich der veganen Bewegung zugehörig fühlen. Ich zu meiner Zeit als alter Mensch musste selber noch zu einer Demo gehen, und um in der Szene der, was weiß ich, Anti-AKW, Autonom, wie auch immer, dabei zu sein. Ich bekam die Informationen über Flugblätter, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Heutzutage ist es nicht mal notwendig, vor Ort zu sein. Heutzutage kann man Bestandteil der veganen Bewegung sein, bekommt seine Antworten über das Internet, bekommt das über die Foren, bekommt das über Facebook, wie auch immer, und kann sich trotzdem zugehörig fühlen. Und da kann ich wohnen, wo ich will. Das führt aber auch dazu, dass die Ideen, die Gedankenwelt der veganen Lebensweise heute viel, viel schneller sich verbreitet, als das früher der Fall war. Und das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte auch für die vegane Bewegung, sich das bewusst zu machen, dass diese schnelle Entwicklung, manche kritisieren das ja auch, steht ja auch hier im Text für die Vortragsreihe, dass vegan sein in ist und dass das immer mehr Menschen tun, und dann die Frage natürlich ist, warum tun sie das? Aber erstmal ist das doch eine total positive Geschichte, dass sich innerhalb kurzer Zeit vegane Ideen, Vorstellungen relativ schnell verbreiten und dahin verbreiten, wo man normalerweise, wenn ich jetzt an die anarchistische Szene denke, nie und nimmer hingekommen wäre. Also, jugendrelevante Themen werden besonders erfolgreich in der Erwachsenenwelt platziert und verbreitet. In einer Shell-Jugendstudie wurde das Ergebnis vorgestellt, das lasse ich jetzt mal, so wie Jugendliche eine völlig andere Vorstellung und Definition von Politik machen haben, so haben sie auch in dem Bereich der Werteentwicklung eine eigenständige, von der Erwachsenenwelt unterscheidbare Kategorisierung. Diese können Werte enthalten, die für Erwachsene eigentlich als gegensätzliche Werte bezeichnet werden. Und auch das wieder ist ein Ergebnis Nutzung der Medien. Die ganze Internetgeschichte hat sich ja in Richtung Web 2.0 und demnächst noch ganz anders entwickelt. Das heißt, Internet war mal, jetzt ist Web 2.0. Also es gestalten all die, die in sozialen Netzwerken drin sind, das Internet auch selber mit, dadurch, dass sie Dinge reinstellen, dass sie Foren, Blogs, wie auch immer machen. Und in der eigenen Welt, nicht in der Welt mit Rückgriff auf die Erwachsenentraditionen und Lebenswelten, werden eigene Wertvorstellungen entwickelt. Und das können manchmal Erwachsene nicht wirklich nachvollziehen. Für Jugendliche spielt Nachvollziehbarkeit, Stringenz oder Logik nicht immer eine große Rolle, ähnlich wie dies für die postmoderne Theorie gilt. Konnten in der Moderne die sogenannten Metaerzählungen, also Kapitalismus, Liberalismus, den existierenden gesellschaftlichen Institutionen, politischen Praktiken, der Ethik und Denkweisen eine Legitimation verschaffen, so ist dieser Konsens in der Postmoderne verloren gegangen. Weil wie wollen wir einen Konsens herstellen, wenn wir sagen, in jeder Jugendkultur, in jeder Richtung entwickeln sich eigene Wertvorstellungen, eigene Lebensstile, eigene Denkweisen. Moderne war davon geprägt, dass es möglichst einheitlich, dass es möglichst klar ist. Das ist heute eben so nicht mehr der Fall, und Konsens ist in der Postmoderne verloren gegangen. An die Stelle des Konsenses trat oder tritt eine Vielzahl an unterschiedlichen und auch gegensätzlichen Erklärungsansätzen mit einer Zunahme von akzeptierter Unterschiedlichkeit, von akzeptierter Heterogenität und von akzeptierter Pluralität. Auch dies ist für die vegane Bewegung nicht unwichtig, wenn versucht wird, sich einheitlich darzustellen. Weil ich glaube, auch für die vegane Bewegung ist das heutzutage unmöglich. Für den Lebensalltag von Jugendlichen bedeutet dies, dass sie sich nicht auf durchgängige Werteskalen einlassen wollen. Sie möchten situativ entscheiden und können so zum Beispiel auf der einen Seite karitativ sein, auf der anderen Seite aber auch konsumberauscht leben. Dies bestätigen auch andere Untersuchungen. Ein Zitat: Eine Ausdifferenzierung in Szenen, Stilisierung, Events bedeutet nicht ein Entweder-Oder, sondern Parallelisierung. Während für Erwachsene diese Parallelität nur schwer nachzuvollziehen ist, hat sie für Jugendliche einfach nur Alltagscharakter, der jedoch schwer erarbeitet werden muss. Mobilität bedeutet anstrengende Vernetzungstätigkeiten. Auch dies merkt mit Sicherheit die vegane Bewegung. Ein anderer Aspekt, den ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, ist der Zusammenhang mit dem, was als Statuspassage genannt wird in der Soziologie und auch eine nicht unwichtige Rolle spielt. Die heutige Statuspassage von der Kindheit und Jugend in die Erwachsenenwelt, also Statuspassage war immer, damit ist gemeint, wann wird das Kind zum Erwachsenen. Die heutige Statuspassage von der Kindheit und Jugend in die Erwachsenenwelt wird besonders an der Frage der Konsummöglichkeiten festgemacht und nicht mehr an der Frage der Berufsausbildung, der Eheschließung und Ähnliches. Postmoderne Lebenswelt ist geprägt vom Trend zum lebenslangen Lernen, von der Existenz in befristeten Arbeitsstellen, von Teilzeitjobs und insgesamt unsicheren Zukunftsaussichten, die Familienphase immer weiter nach hinten verlagert. Auf die Statuspassage bezogen und soziologisch formuliert, gilt inzwischen die Eigenständigkeit als Konsument als entsprechender Schritt zum Erwachsenenwerden. Die gegenwärtige Gesellschaft befindet sich also in einem tiefgreifenden Wandel, der sich in der Individualisierung, der Veränderung der Bedeutung der Familie, was ich eben schon gesagt habe, demografischer Wandel und so weiter ausdrückt. Aber die in dem veganen Lebensstil in der sozialen Community entstandenen neuen Werte sind eindeutig persönlichkeitsbezogen, also biografisch für einen einzelnen Menschen wichtig, aber auch auf das Gemeinwesen orientiert. Konsum gehört in der veganen Lebenswelt eindeutig dazu, ist aber auch ganz stark verbunden mit Konsumverzicht und auch hier wieder Parallelität. Zwei sich widersprechende Richtungen zeigen hier den postmodernen Wandel dann auch auf. Veganerinnen konsumieren und sehen im Konsum erst einmal auch keinen Negativaspekt. Für junge Veganerinnen manifestiert sich die Teilhabe an der Erwachsenenwelt auch über den Konsum. Auf der anderen Seite wird der Grundzug des Konsums jedoch eindeutig kritisiert und mit einem stark von Verzicht geprägten Anteil versehen. Konsum und Konsumverzicht in einem sozialen Zusammenhang stehen hier für mich jedenfalls für die postmoderne Uneindeutigkeit, die Pluralisierung der Lebensverhältnisse und Individualisierung. Und wenn ich an die Zeit 89-90 denke, wo plötzlich alle Lebensmittel in jedem Supermarkt auch zu kaufen waren, plötzlich kam gleichzeitig aber dann auch die Frage, brauchen wir alles? Oder wir wollen gar nicht alles haben, weil tierische Produkte wollen wir nicht. Also Konsum gehört dazu, es gehört aber gleichzeitig auch der Verzicht auf Konsum und die Hinterfragung, warum gibt es das überhaupt, tierische Produkte zum Beispiel. Veganerinnen verstehen sich also als eigenständige Konsumentinnen, die dem allgemeinen Konsumrausch eine vollständig eigene, wertgebundene Variante entgegenstellen. Veganerinnen nutzen das Internet, nutzen die Konsummöglichkeiten, nutzen die Nischen und sind von allen anderen gesellschaftlichen Prozessen genauso betroffen. Während soziale Zusammenhänge gesamtgesellschaftlich gesehen verloren gegangen sind und bei der Suche nach neuen Zusammenhängen viele Jugendliche auch als Benachteiligte zurückbleiben, haben sich Veganerinnen eine eigene soziale Infrastruktur geschaffen. Klaus Hurlmann, ebenfalls ein Forscher, unterstreicht diese Bedeutung dadurch, dass er die Angehörigen der Lebensphase Jugend als gesellschaftliche Seismographen ansieht, die sehr genau auf die sich abzeichnenden gesellschaftlichen Entwicklungen eingehen. In diesem Sinne wird der Gruppe der Veganerinnen von mir besondere Bedeutung beigemessen und in dem Zusammenhang der sich abzeichnenden gesellschaftlichen Entwicklung gestellt. Das heißt, für mich hat die vegane Bewegung diesen Seismographen-Faktor. Das heißt, sie nimmt sehr wohl gesellschaftliche Entwicklung heute schon wahr. Und ich würde mal die These wagen, dass wir in etlichen Jahren die Situation haben, in vielen, wie auch immer, in etlichen Jahren, bei Jugendlichen, dass Fleischessen genauso wenig in sein wird, wie inzwischen Rauchen bei Jugendlichen nicht mehr in ist. Und sie nehmen, glaube ich, schon eine gesellschaftliche Entwicklung vorweg. Das ist jedenfalls meine These und auch meine Antwort auf eine der Fragen hier aus dem Text, mehr als nur Lifestyle, wie sieht sich die vegane Bewegung? Ich jedenfalls glaube, dass die vegane Bewegung eine für diese Gesellschaft sehr wichtige Bewegung ist, weil sie mit Sicherheit auch Entwicklung vorwegnimmt. Das zu meinem ersten Teil. Jetzt die Frage, ob ich weitermachen soll. Gut, dann mache ich weiter. Entwicklung eines postmodernen Anarchismus. Und da sind die beiden Grafiken dann zu nutzen oder auch nicht, zum später angucken. Entschuldigung, müssen die Handouts hier bringen? Hier. Die erste Grafik mit den Arbeitshypothesen, das heißt dieser Kreislauf, stellt im Prinzip so meine Gedankenwelt dar und das, was ich in meiner Arbeit eben auch geschrieben habe. Ausgangspunkt und im Schaubild dann auch wieder Endpunkt ist die Fragestellung, ob der Veganismus durch die Postmoderne beeinflusst wurde. Und ob dieser Veganismus als ein auf den Lebensalltag ausgerichteter Politikansatz von Jugendlichen verstanden werden kann. Und letztlich lautet die Frage, ob der Veganismus als ein postmoderner Anarchismus verstanden werden kann. Und diese Frage wird von mir ganz deutlich und positiv in der Form beantwortet, dass ich sage, dass der Veganismus es Jugendlichen heute ermöglicht, in der Postmoderne anarchistisch vegan leben zu können. Ausgangspunkt ist also für mich die Wahrnehmung einer Gruppe von Menschen in Bezug auf ihre Ernährungs- und Lebensweise. Ein wichtiger Teil dieser Gruppe der Veganerinnen besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem speziellen politischen Anspruch in Form des sogenannten Unity of Oppression-Ansatzes. Er kann mit der Theorie des Anarchismus verknüpft werden und dabei zum Beispiel der Begriff des Herrschaftsverhältnisses extrem ausweiten. Das hat zur Folge, dass Tierausbeutung in den Herrschafts- und Unterdrückungsbegriff mit eingeschlossen wird. In meiner Arbeit habe ich versucht deutlich zu machen, dass das erstmal ein Widerspruch an sich ist. Wenn ich vorhin gesagt habe, Aufklärung, da sind die großen Theorien entstanden, wie zum Beispiel Anarchismus, wo der Mensch im Mittelpunkt der Theorien steht. Ich denke, also bin ich. Ich, der autonome Mensch, kann selber entscheiden. Und eindeutig für alle großen Theorien gilt, vom Menschen aus gedacht, müsste man ja eigentlich sagen, Anarchismus ist überhaupt nicht kompatibel mit dem Veganismus, der einen klar nicht anthropozentrischen Ansatz hat. Also eigentlich ein Widerspruch in sich. Und ich sage, dass in der Postmoderne Parallelität es möglich ist, diese beiden Ansätze zusammenzubringen. Und versuche das jetzt auch gleich nochmal darzustellen, an welchen Punkten ich das ja, an denen ich das entwickle und sage, es ist möglich, aber eigentlich müssten wir sagen, Veganismus und Anarchismus gehört nicht zusammen, weil das eine ist anthropozentrisch, das andere ist klar nicht anthropozentrisch. Es wird davon ausgegangen, ich gehe davon aus, dass wir uns in einer postmodernen Phase in der Postmoderne befinden. Diese Postmoderne hinterfragt grundsätzlich Ergebnisse, Strukturen und Entwicklungen, die zwar nicht trennscharf, aber immer deutlich sichtbar mit der Aufklärung verbunden sind. Linearität, das was ich eben gesagt habe, Rationalität, also ich denke, also kriege ich auch eine Regelung hin, und Objektivität, ist doch klar, das ist eindeutig, als Begriffe der aufklärerischen Entwicklung werden hinterfragt und mit ihnen die großen Meta-Erzählungen, die Theorien des Kapitalismus, Liberalismus und so weiter. Dabei hat Michel Foucault für mich eine große Bedeutung. In seinem Buch Die Ordnung der Dinge verabschiedet sich Foucault, ein französischer Philosoph, verabschiedet er sich von der anthropologischen Denkfigur, die alles Denken, Reden und Handeln nur auf den Menschen bezogen sieht. Nach Foucault kann seit der Aufklärung alles Reden über den Kosmos, über Menschen, über Tiere und über die Welt verstanden werden als ein Reden vom Menschen und letztlich auch auf den Menschen zu. Und Foucault sagt, diese Denkfigur geht zu Ende. Das Ende eines Denktypus, und da sagt Foucault das Ende des Menschen, das Ende also dieses Denktypus auf den Menschen und vom Menschen her, erzeugt auf der einen Seite eine Leere, die jedoch für ihn kein Manko bedeutet, sondern sie entfaltet einen Raum, in dem es möglich ist, neu zu denken. Dieses Denken ist dann eben nicht mehr nur beschränkt auf den Menschen. Foucault setzt sich in Anlehnung und Abgrenzung an die Dialektik der Aufklärung, deshalb mit dem Großbegriff der Aufklärung auseinander, dem der Rationalität und der Vernunft. Eine These ist dabei, dass Vernunft von Anfang an immer auch als Herrschaftsinstrument zu verstehen ist. Und er fragt dann, wie kommt man über diesen technischen, rechnenden, herrschaftlichen Charakter der neuzeitlichen Rationalität oder Vernunft hinaus? Und deswegen kann man sagen, können die Postmodernisten sagen, das Zeitalter der Aufklärung, der Moderne, ist an ihr Ende gekommen und es entsteht etwas Neues. Vernunft ist ein Herrschaftsinstrument, mit dem wir heute zumindest problemorientiert nicht mehr alles geregelt bekommen. Und Foucault versucht, ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich kriege gleich die Kurve, Foucault versucht, keinen neuen Typus zu entwickeln, mit dem man in ein ganz anderes Denken übergehen kann, zum Beispiel in eine herrschaftsfreie Vernunft, könnte man ja sagen. Wenn man sagt, Vernunft hat immer auch, ist immer auch ein Herrschaftsinstrument, könnte man ja sagen, man entwickelt eine herrschaftsfreie Vernunft. Foucault sagt, das geht nicht. Foucault möchte in der Mitte einer Vielfalt von herrschaftlichen, machtverbündeten Rationalitäten denken. Inmitten der Vielfalt und nicht durch einen Sprung in ein möglichst anderes Denken. Das entwickelt er dann in einigen seiner Schriften sehr deutlich, indem er zum Beispiel in Wahnsinn und Gesellschaft dieses Inmitten feststellt, weil er sagt, keine Vernunft ohne Wahnsinn. Es wäre jetzt super interessant, auch noch über dieses Buch Wahnsinn weiter zu reden, vielleicht später noch. Es gab zum Beispiel im Mittelalter die sogenannten Narrenschiffe in Deutschland. Die fuhren den Rhein rauf und runter. Da wurden diejenigen, die als wahnsinnig bezeichnet wurden, haben darauf gelebt und ihnen sollte die Möglichkeit gegeben werden, zur Vernunft zu kommen, die Vernunft zu finden. Foucault untersucht das, versucht alles, was mit Wahnsinn zu tun hat und Gesellschaft, und stellt dann fest, irgendwann sind dann aber plötzlich die sogenannten Irrenhäuser entstanden. Es wurde also weggegangen von diesem auf dem Weg des Suchens nach Vernunft hin zu einer Institutionalisierung. Da komme ich aber vielleicht später auch nochmal drauf. 1975, und das ist jetzt wesentlich spannender, erscheint Überwachen und Strafen, das Buch von ihm, in dem er das Verhältnis von Wissen und Macht beschreibt, die in einer wechselseitigen Beziehung zu sehen sind. Er macht damit deutlich, dass bisherige Machtkonzeptionen als Erklärungsansätze nicht mehr ausreichend sind für die moderne Gesellschaft, da Macht nicht nur bei den bisherigen Machthabern anzutreffen ist, sondern auch bei denen, die davon betroffen sind. Da Foucault Überwachung und Disziplinierung als gesellschaftlichen Grundzug analysiert, hat dies Auswirkungen auf die davon betroffenen Menschen. Sie internalisieren diese Strukturen, und je mehr Überwachung und Disziplinierung versucht wird, umso mehr sie versuchen, sich zu perfektionieren, umso größer ist die Internalisierung. Die Folge könnte sein, Menschen übernehmen die Überwachung quasi selber. Und er untersucht das vor allen Dingen ausgehend vom Mittelalter. Wie wurde im Mittelalter bestraft? Und es gibt einen längeren Auszug, wie er beschreibt, wie im Mittelalter bestraft wurde, nämlich dass auf dem Marktplatz für alle öffentlich zugucken können, alle Menschen, wie ein Mensch gevierteilt wird, wie dieser Mensch was getan hat, verurteilt wurde, und auf dem Marktplatz werden die Pferde angespannt, an jeden Arm eins, an jedes Bein eins, und dann wird dieser Mensch gevierteilt. Mittelalter, eine köstliche Angelegenheit. Bestrafung war in der Öffentlichkeit. Und Foucault stellt dann fest, das veränderte sich. Und plötzlich gab es nicht mehr die öffentliche Verurteilung, die öffentliche Bestrafung, sondern es hat sich orientiert hin zu den Zuchthäusern. Bestrafung wurde also nicht mehr öffentlich gezeigt. Die Menschen kamen in den Knast. Für diesen Knast hat sich dann, genauso wie für die sogenannten Irrenhäuser, entwickelten sich dann zum Beispiel die verschiedensten Professionen. Sozialarbeit, könnte man sagen, hat sich da mitentwickelt. Ärzte, es war nicht mehr eine Person in einem Zuchthaus daran beteiligt, wie dieser Mensch seine Zeit da verbringt, wann er entlassen wurde, werden durfte und wann nicht. Da gab es Gutachten, wie auch immer, das hat sich ausdifferenziert. So haben sich auch die verschiedenen Professionen entwickelt. Wichtiger ist aber, dass Foucault dann festgestellt hat, dass ein gewisser Jeremy Bentham, den vielleicht auch einige kennen aus der Theorie des, naja, des Veganismus nicht unbedingt, aber im Zusammenhang damit. Bentham hat das Panoptikon entwickelt, das Gefängnis. Dieses Gefängnis sah so aus, dass in der Mitte quasi ein Turm steht, dass drumherum die Zellen waren, und diese Zellen hatten Fenster, und man konnte diese Verurteilten in ihren Zellen sehen. Aufklärung, übrigens auch ein anderer Begriff aus, im Französischen bezeichnet für das Licht, das Helle, es erhellt sich. Bentham hat mit dem Panoptikon, mit dieser besonderen Form des Gefängnisses, also ein Gefängnis geschaffen, in dem die Gefangenen gesehen werden konnten, und in der Mitte der Turm mit den Gefängniswärtern. Das heißt, jeder Gefangene konnte davon ausgehen, er wird überwacht, er wird gesehen, was er in seiner Gefängniszelle tut. Pervertiert wurden die Fenster dieses Turmes verglast, verspiegelt. Das heißt, es konnte nicht mehr sicher sein, ob überhaupt jemand in diesem Turm drin ist. Man hatte aber klar die Erfahrung, das Wissen, da ist ein Wärter drin, der guckt mir zu. Und jetzt Wissen und Macht, also auch diejenigen, die in den Gefängniszellen sitzen, haben sich das Wissen angeeignet, wenn ich mich so und so verhalte, dann werde ich gesehen und dann blüht mir das und das. Also lasse ich das, mache das irgendwie anders. Von daher Internalisierung, wenn ich meine, ich werde überwacht, internalisiere ich das, verinnerliche ich das, ist der bessere Ausdruck, verinnerliche ich das und nehme quasi die Schere im Kopf schon vorweg und verhalte mich so, dass ich keine negativen Konsequenzen zu fürchten habe. Das meint Foucault damit, dass vielleicht in Zukunft überhaupt keine Überwacher mehr notwendig sind, weil wir meinen, wir werden überwacht. Die Gefängnisinsassen in diesem Panoptikon meinten, sie werden überwacht, obwohl es vielleicht gar nicht mehr der Fall war. Wir nutzen also Wissen, und das ist das, was Foucault eben auch sagen wollte, wir nutzen also auch Wissen, um etwas bestimmen zu können. Er macht damit deutlich, dass bisherige Machtkonzeptionen als Erklärungsansätze nicht mehr ausreichend sind für die moderne Gesellschaft, da Macht nicht nur bei den bisherigen Machthabern anzutreffen ist, sondern auch bei denen, die davon betroffen sind. Da Foucault Überwachung und Disziplinierung als gesellschaftlichen Grundzug analysiert, hat dies Auswirkungen auf die davon betroffenen Menschen. Sie internalisieren diese Strukturen, und je mehr Überwachung und Disziplinierung versucht wird, umso mehr sie versuchen, sich zu perfektionieren, umso größer ist die Internalisierung. Die Folge könnten, wie eben schon gesagt, Menschen sein, dass die ihre Überwachung selber übernehmen. Foucault sagt, wir befinden uns in einer Disziplinargesellschaft, wir befinden uns in Disziplinargesellschaften, Schule, Kita, Krankenhaus, Fabrik sind nichts anderes als Institution der Disziplinargesellschaft. Dass ihr heute jetzt mir zuhört, ist ein Ergebnis dieser Disziplinargesellschaft. Ich rede, ich bin als Redner eingeladen worden und dem hört man erstmal zu. Es gibt ganz viele Dinge, wo, wenn man sich selber fragt, wie verhält man sich, warum verhält man sich denn so, wo man zu dem Ergebnis kommen kann, jo, das habe ich in der Schule gelernt, das habe ich in der Kita gelernt, im Krankenhaus wird Disziplin genauso durchgezogen, bei der Arbeit ist Disziplin genauso eine Nummer. Wir befinden uns also, sagt Foucault, in einer Disziplinargesellschaft und wir verinnerlichen Machtstrukturen und nutzen sie selber. Entscheidend ist das Wissen um und über diese Überwachung, aus der heraus sich eigenständige Macht entwickelt. Macht ermöglicht demnach immer auch Wissen um Macht und begrenzt diese nicht. Es geht darum, aufzuzeigen, dass Macht- und Herrschaftsverhältnisse anders zu denken sind, sagt Foucault. Nun geht es also um Machtnetze, die sich in allen Menschen wiederfinden, neu entstehen und genutzt werden, sodass es ein Außerhalb von Macht nicht mehr gibt. Demnach kann auch nicht mehr davon ausgegangen werden, dass, wenn der Staat abgeschafft wird, eine anarchistische Grundforderung, dass, wenn der Staat abgeschafft wird, auch alle Machtstrukturen abgeschafft sind. Damit ist ein Bezug zwischen postmodernem Denken und Anarchismus hergestellt. Der traditionelle Anarchismus muss nicht abgeschafft werden, Foucault inmitten von, es gibt keine Machtfreiheit, sondern jeder von uns übt auch Macht aus und jeder von uns ist in diesen Machtnetzen verstrickt, muss also nicht abgeschafft, er kann mit diesem Gedankengang erweitert werden. Die anarchistische Kernforderung Der Staat muss weg ist unter aufklärerischem Gesichtspunkt nachvollziehbar, also anarchistisch, aufklärerisch nachvollziehbar, unter postmodernem Gesichtspunkt jedoch nicht mehr. Der Bezugsrahmen, wer von Macht und Herrschaft betroffen ist, wer Macht über wen ausübt, wird ausgeweitet. Veganer beziehen Tiere mit ein. In meinem Buch habe ich nachgezeichnet, seit welcher Zeit vegetarische Ernährung ein Thema ist. Habe dazu die Religion, die Philosophien, die Politik aufgezeigt, wer was zum Thema vegetarisch oder vegan gesagt hat. Wollte damit nur aufzeigen und sollte deutlich werden, dass lebensweltliche Aspekte auch verbunden waren, immer mit einem Überbau und mit globalen Entwicklungen. Eine Theorieentwicklung des Veganismus wäre ohne Geschichts- und Zeitdiagnose unzureichend. Deshalb ist die Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, sprich Postmoderne, für mich auch sehr wichtig und sollte auch für Veganer wichtig sein, sich unter postmodernem Gesichtspunkt zu überlegen, wie wir leben und was dieses Leben auch für Auswirkungen auf unser eigenes Zusammenleben haben kann. Mit einer zeitgeschichtlichen Perspektive, die ich aber auch heute nicht, auf die ich nicht eingehen will, habe ich den Anarchismus aber auch in einen Diskussionszusammenhang mit dem sogenannten Eurozentrismus gestellt. Der traditionelle Anarchismus wird von mir als aufklärerisch und eurozentristisch ausgerichtet bezeichnet. Eurozentrismus ist eine Einstellung, die Europa und die europäische Kultur als weltweites kulturelles Zentrum begreift und die europäische kulturelle Entwicklung zum Maßstab für die Bewertung anderer Lebensstile oder Niveaus wissenschaftlicher und technischer Entwicklung macht. Eurozentrismus erklärt viele Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse in Europa und in der ganzen Welt. Bis heute ist er mitverantwortlich für eine intensive Ausbeutungsstruktur, Ausbeutung der Böden in Europa wie in Amerika, der Menschen hier wie in Afrika, der Tiere hier wie in den Weltmeeren. Kann sich also der Anarchismus lösen von Aufklärungsergebnissen, die auch in Form von Kolonialismus und Kriegen, von Naturzerstörungen und dem Umgang mit Tieren geprägt sind? Die Antwort muss auch mit Foucault erstmal eindeutig lauten, nein, er kann sich von diesem eurozentristischen Grundgedanken, dem aufklärerischen, erstmal nicht lösen. Der Anarchismus ist ein Kind der Aufklärung und ist damit mit den entsprechenden Denkstrukturen verhaftet, genauso wie wir eurozentristisch verhaftet sind. Diese Antwort, diese klare Antwort von mir wird unter dem Gesichtspunkt gegeben, dass eine Umkehr von unserer Kultur einschließlich ihres Vernunftsverständnisses nicht möglich ist. Wir bleiben Europäer, Eurozentristen und es ist egal, ob wir uns dagegen wehren oder nicht. Was mir möglich erscheint, ist die Aufklärung und mit ihr die Schattenseiten des Fortschrittes zu erkennen und diese auch als Bestandteil des Anarchismus zu lokalisieren. Traditioneller Anarchismus ist immer auch ein anthropozentrischer Anarchismus. Demnach kann in einem europäisch entstandenen und gedachten Anarchismus nicht einfach plötzlich alles ganz anders sein. Es muss ein Weg gefunden werden, um aus dem Kritikfeld, der Anarchismus sei ein anthropozentrisch aufgeklärt geprägter Eurozentrismus herauskommen. Es stellt sich zu Recht dann die Foucault'sche Frage, wenn alle und alles vom aufklärerischen Geist betroffen ist, wenn alles von einer machthaltigen Struktur, den Machtnetzen in uns, gebunden ist, was ist dann zu tun? Den Ausweg aus dieser vermeintlichen Sackgasse zeige ich auf, indem ich eine nicht anthropozentrische Dimension im Anarchismus neben anderen Dimensionen einfüge. Und das ist in dem zweiten Schaubild zu sehen. Traditionell kann man das erste Schaubild sehen, ist der Anarchismus immer zwischen den Polen praktisch oder theoretisch zu sehen, individuell oder kollektivistisch, gewaltfrei oder mit Gewalt. Das sind die Stränge, mit denen der traditionelle Anarchismus zu erklären ist. Damit sind aber nicht, ist aber nicht Herrschaft über Unterdrückung von Tieren, Herrschaft über Natur, Naturzerstörung erklärbar. Den Ausweg aus dieser vermeintlichen Sackgasse, also wie ist mit dieser machthaltigen Struktur umzugehen, zeige ich auf, indem ich eine nicht-anthropozentrische Dimension im Anarchismus neben anderen Dimensionen einfüge. Foucault würde sagen, wenn inmitten der bisherigen Dimensionen eine weitere entsteht. Das ist der Ansatzpunkt, Andockpunkt auch an Foucault, der er sagt, er will nichts völlig Neues, er will keine herrschaftsfreie Vernunft, er will, sondern er will ein inmitten von. Und da sage ich, das ist auch im Anarchismus möglich. Zurück zu der Frage, was zu tun ist. Dass ich Jugendlichen eine besondere Bedeutung zuweise, gesellschaftliche Entwicklung angehend, habe ich ja schon gesagt, weise ich deswegen zu, weil sie in der Lage sind, das zu tun, was in der Postmoderne getan werden kann. Und sie beantwortet damit die oben gestellte Frage. Mit ihrem postmodernen Lebensstil, ihren Lebenspraxen, die postmodern ausgerichtet und von dort her beeinflusst sind. Den maßgeblichen Ansätzen der Moderne tritt in der Postmoderne eine Vielzahl an gleichberechtigten, nebeneinander stehenden Perspektiven gegenüber. In diesem Fall in Form des Veganismus und der damit verbundenen Theorien, die klar nicht anthropozentrisch ausgerichtet sind. Veganismus als ein postmoderner Anarchismus erweitert die Dimensionsebenen des Anarchismus um eine vierte Dimension und beschreibt mit traditionellen Begriffen des Anarchismus neue Herrschaftsverhältnisse und verändert damit, dekonstruiert, die innere Strukturen dieser Begriffe. An den Begriffsbeispielen wie dem der Herrschaft, der Freiheit, des Fortschritts, aber auch dem der Solidarität wird deutlich, wie aus der auf den Menschen bezogene gegenseitige Hilfe im Menschen- und Tierreich von Kropotkin und die freie Vereinbarung ein auf Tiere bezogenes um sich kümmern entstehen kann. Das Tier erhält mit dem Veganismus Einzug in den anarchistischen Theorierahmen und kann damit in der Theorie und Praxis neue Verknüpfungen ergeben. Nunmehr werden also auch Natur und die Tiere in den Kontext eines Herrschaftsverhältnisses gestellt. In der Offenheit für andere und hier für das Tier können Veganerinnen den Begriff der Solidarität auch auf Tiere bezogen verwenden. Und deswegen kann ich in der These 6 von dem ersten Blatt sagen, dass der theoretische Stillstand im Anarchismus überwunden werden kann, um eben neue Antworten auch geben zu können. Und letztlich, kurz gesagt, um wieder Anschluss an die Basis, von der ich bisher behauptet habe, dass der Anarchismus den Bezug zur Basis, zur Jugend verloren hat, um diesen wieder zu bekommen. Eine anarchistische Gesellschaftskritik kann also nur dann zeitgemäß sein, wenn sie die Postmoderne akzeptiert und die eigenen theoretischen Standpunkte einem postmodernen Update unterzieht. So ist es naheliegend, dass nach neuen Methoden, ich beeile mich gerade ein bisschen, ihr merkt das vielleicht, so ist es naheliegend, dass nach neuen Methoden, neuen und unterschiedlichen Praxen gesucht werden muss, mit der postmodern der eigene Standpunkt hinterfragt werden kann. Der anarchistische Netz. Diese Hinterfragung kann mit Hilfe der Dekonstruktion geschehen und damit wird eine neue Praxis für den Anarchismus eingeführt. Dekonstruktion ist dabei nicht als Methode zu verstehen, sondern als eine Praxis, die sich auf ein bestimmtes Thema bezieht. Dekonstruktion versucht, das Mitgesagte, das Nichtgesagte herauszufiltern, also alles, was nicht behauptet, nicht gesagt und ausgelassen wurde, aber eben doch mitgedacht wurde. Gab es bisher These, Antithese, aus der sich die Synthese ergab, so versucht die Dekonstruktion, völlig neue Ebenen und Perspektiven zu erarbeiten. Perspektiven, die zudem noch in einem Konflikt zueinander stehen können und durch die Dekonstruktion sichtbar werden. Ganz praktisch gesehen bedeutet Dekonstruktion, dass zum Beispiel ein Begriff und dessen Entstehungsgeschichte hinterfragt wird, aber auch hinterfragt wird, was der jeweilige Nutzer dieses Begriffes damit verbindet, um auch dieses sichtbar zu machen. Dekonstruktion ist also immer Hinterfragung und Befragung des Ursprungs, der Grundlage des Begriffes, der sich im Laufe der Zeit durchgesetzt und als selbstverständlich eingeführt hat. Ich möchte das jetzt nochmal an einem Begriff, dann bin ich auch gleich am Ende, wie zum Beispiel am Begriff der Solidarität. Man könnte das auch mit dem Begriff der Freiheit, der gegenseitige Hilfe, Fortschritt und so weiter machen. In einer neuen dekonstruierten Form der Solidarität führt der Begriff zwangsläufig zu einer Offenheit für andere Lebenswelten, Lebewesen und zu neuen Verantwortlichkeiten. Jetzt erkläre ich es genauer. Richard Day, ein kanadischer Soziologe und politischer Philosoph, differenziert die Aussagen zu den neuen Verknüpfungspunkten und Möglichkeiten am Beispiel einer neuen Form und Interpretation des Begriffs der Solidarität. Day sieht eine neue Form der Solidarität entstehen, die eben nicht mehr vergleichbares Leid, also wir werden gleich ausgebeutet, wir werden gleich unterdrückt, wir haben die gleiche soziale Herkunft, zur Grundlage hat. Diese neue Solidarität hat ihre Grundlage in der Einsicht, dass es einen Zusammenhang zwischen den eigenen Privilegien und der Unterdrückung anderer gibt. Das bedeutet, dass der andere und damit auch das Tier nun von dieser Solidarität partizipiert und damit Verantwortlichkeiten anders zu regeln sind. Für Veganer besteht die Notwendigkeit, Solidarität nicht unbedingt auf der Grundlage eigener Unterdrückungserfahrung zu üben, sondern auf der Grundlage der Erkenntnis, durch eigene Privilegien, also zum Beispiel Tiere halten oder schlachten zu können, andere Lebewesen zu unterdrücken. Was ich damit deutlich machen will, Solidarität ist ein Begriff, der eigentlich aus der Arbeiterbewegung kommt, der eben klar sagt, wir unterdrückten Arbeiter, wir ausgebeuteten Arbeiter müssen uns solidarisieren gegen das Kapital. Wir Frauen, die von Männern unterdrückt werden, müssen uns solidarisieren, um gegen die Männer zu arbeiten. In dieser neuen Form der Solidarität, weil wir Menschen nicht so in dieser Form unterdrückt werden wie Tiere, wird also der Begriff der Solidarität ausgeweitet und der Grund dafür ist, dass gesagt wird, dass meine eigenen Privilegien dazu führen, dass ich den anderen, dass ich aufgrund der Privilegien, die ich habe, sagen kann, ich solidarisiere mich mit anderen. In der Offenheit für den anderen kann sich eine neue Form der Verantwortlichkeit und Solidarität entwickeln. Ein alter, auch anarchistisch genutzter Grundbegriff wird damit inhaltlich weiterentwickelt und kann damit in der postmodernen Moderne weiter genutzt werden. Wir, Veganer wie Anarchisten, wollen eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Wir wollen keine Unterdrückungsverhältnisse unterstützen und erkennen in dem Verzehr von Tierfleisch und in der Nutzung von Tierprodukten ein Privileg, das abgelegt werden muss und aufgrund dessen ich solidarisch mit Tieren sein kann. Das nur als ein Beispiel, wie der Begriff der Solidarität, der aus der Arbeiterbewegung kommt, der einen völlig anderen Ursprung hat, wo zu der Zeit nie formuliert worden wäre, wir solidarisieren uns mit Menschen, mit Tieren, dass heute Solidarität plötzlich auch ausgeübt werden kann mit Tieren. Ja, und den Rest spare ich mir. Habe damit gezeigt, dass die vegane Lebensweise, Denkweise für den Anarchismus eine Erneuerungsmöglichkeit bedeutet, wo durch die Möglichkeit besteht, dass sich alte Begriffe, die heute nicht mehr so von Bedeutung sind oder die heute nicht mehr vermittelbar sind, die heute auch so nicht mehr ankommen, dass sie heute aber eben anders genutzt werden können. Und deswegen sage ich eben, dass es sehr wohl möglich ist, dass man als Veganer auch anarchistisch leben kann und das alles, weil wir uns in der Postmoderne befinden, mit all dem, was ich am Anfang und so weiter erzählt habe. So, jetzt glaube ich, bin ich am Ende doch noch ein bisschen durcheinander gekommen, möchte aber dann das jetzt doch beenden. Okay. Klingelbeutel umgeben und ansonsten würde ich sagen, wollen wir gleich in die Diskussion starten oder noch 5 Minuten Pause oder mir egal. Nachfragen, Verständnisfragen, Diskussionsfragen. Ja, also ich würde nochmal wissen wollen, was genau nochmal Unterdrückung ist, also so die genaue Definition, weil also wenn ja die Prämisse ist, Unterdrückung allgemein zu umgehen. Also mir würde es gefallen, wenn wir nochmal kurz darauf eingehen, was genau Unterdrückung ist, so dass ich das so mal kurz besser verstehe, weil ich habe so jetzt irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie gar nicht so möglich ist. Also vielleicht theoretisch schon, aber praktisch dann schon ein bisschen schwierig ist, weil also wenn ich sowas einstehe, glaube ich, unterdrücke ich dann auch irgendwie damit andere Sachen, wenn es auch nur Denkstrukturen sind. Und also deswegen weiß ich gerade nicht, wie weit der Begriff Unterdrückung, also wie weit er geht und wo die Grenzen sind. Und, ja. Oder ob der Weg das Ziel ist oder irgendwie, also halt. Wenn man will, ist der Weg das Ziel. Ja. Weil, jetzt kommt ein anderer Spruch, wer seinen Weg nie verlässt, bleibt auf der Strecke. Weil es immer bedeutet, dass ich mich hinterfragen muss, weil es immer bedeutet, ich muss meinen Weg auch verlassen, weil es nicht heißen kann, dass ich jetzt vegan lebe und damit bin ich bei den Guten, dass ich nicht anderen Menschen gegenüber unvoreingenommen sein möchte. Das kann ich aber trotzdem alles immer wieder sein. Und ich mir klar machen muss, dass ich sehr wohl in der Lage bin, so zu sein und ich also meinen Weg, den ich mal eingeschlagen habe, immer auch wieder verlassen muss, weil ich plötzlich merke, das ist doch ein Verhalten, was zu Einschränkung, zu Unterdrückung, zu Verletzungen führen kann. Also von daher würde ich schon sagen, also der Weg ist das Ziel, weil ich könnte nicht sagen, das Ziel ist die vegane Gesellschaft, das Ziel ist die herrschaftsfreie Gesellschaft, weil wenn ich sage, es gibt keine Herrschaftsfreiheit, dann kann ich das auch nicht als Ziel formulieren, weil ich mir immer wieder klar machen muss, dass ich in mir doch Dinge habe, die ich tue, obwohl ich sie eigentlich nicht tun möchte, weil ich Wissen auch nutze, um damit mir einen Vorteil zu verschaffen, um damit schneller zu sein, besser zu sein, wie auch immer. Und von daher stimmt schon, der Weg ist eher das Ziel. Als nicht mehr Studierende oder etwas darüber befindliche Personen sagen, ich fand das mal sehr interessant. Was mich eigentlich sehr berührt, muss ich sagen, für meine Empfindung, diese Stagnation, die uns umgibt und die uns so in vielen Bereichen hoffnungslos stimmt. Muss ich sagen, diese Theorie, die Sie hier, zumindest für mich ist das so rübergekommen, ansprechen, ein bisschen Hoffnung gibt. Also wenn die Entwicklung, gerade wenn ich mich jetzt umschaue, es ist so, das, was Sie sagen, das so einzelne Kategorisierung, also jeder versucht hier irgendwo auszubrechen, ist ja auch optisch erkennbar. Jeder hat so seine Kennzeichen, will eigentlich einfach ein bisschen damit deutlich machen, ich bin anders als ihr. Und wenn ich das jetzt hier so veranschaulicht bekomme, welchen Hintergrund das hat, es ist erstmal interessant zu sehen, dass eben das auch nicht unbedingt negativ zu sehen ist, sondern eigentlich sehr positiv zu sehen ist. Und wenn natürlich der Veganismus zu einer solidarischen Einstellung gegenüber, also im Grunde so zu definieren ist, dass die Unterdrückung auch auf das Tierreich ausgeweitet wird und dass immer mehr Jugendliche, was mich unheimlich sehr, also unheimlich freut, ich habe nämlich manchmal schon so eine gewisse Resignation in meinem, was Jugendliche anbelangt, wenn ich mein Umfeld sehe, wenn ich zum Beispiel nur mit dem Zug jeden Tag fahre, denke ich manchmal, mein Gott, was wird das noch alles werden, was mich hier so umgibt. Und das sind einfach Hoffnungsströme, die mir gerade so entgegenschlagen. Und ihre Theorie bringt mich eigentlich, oder ihre Forschungsergebnisse bringen mich eigentlich dazu, ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen. Das klingt saublöd, aber ich muss wirklich sagen, das ist meine Erkenntnis des heutigen Abends. Ich habe mir auf die Ausschreibung hier für den Text oben drüber geschrieben, mehr Selbstvertrauen. Da aus der Ausschreibung kommt so ein bisschen so das Infragestellen rüber. Haben wir überhaupt eine Theorie? Ja klar hat die vegane Bewegung eine Theorie. Und zwar eine Theorie, die völlig gegen das geht, was bisher gedacht wurde. Aber sie ist vorhanden. Die Entwicklung, klar kann man kritisieren, dass vegan Leben sein auch ein Lifestyle ist. Eine Lifestyle-Geschichte ist. Klar kann man das kritisieren, aber wenn ich überlege, in welch schnellem Zeitraum sich da ein Wandel ergeben hat, dann kann ich das zeitgeschichtlich so im Rückblick nur schwer erkennen. Also mir ist heute aufgefallen, hier beim durch die Stadt gehen, es gibt nur irgendwelche zum Roten Hirsch oder wie der hier vorne heißt, irgendwelche Schweinsläden und Nieren und also ganz viele Restaurants, die damit werben, eben Fleisch. Ja, jetzt könnte ich sagen, boah, Jena ist irgendwie wenn ich höre, dass zu der ersten Veranstaltung über 100 Leute gekommen sind, wenn es hier den Laden gibt, ich weiß nicht, was es sonst noch in Jena alles gibt, dann inmitten von gibt es Ansatzpunkte, die unter diesem postmodernen Gesichtspunkt sehr machtvoll sind. Und auch da wieder Macht mit diesem Begriff. Also ist wirklich eine Hypothese von mir und da stehe ich auch wirklich hinter, dass sich sehr viel gesellschaftlich in Zukunft auch noch verändern wird. Also von daher sehe ich das. Also wenn Sie im ständigen Umgang mit Ihren auch bestimmt betreuungsbedürftigen Jugendlichen noch einen Optimismus bewahren, denke ich mal, ist noch nicht alles verloren. Nee, überhaupt nicht. Gut zu wissen. Aber die Frage ist doch, welche politische Veränderung das nach sich zieht. Also nur weil sich der Veganismus jetzt mehr ausbreitet, heißt ja noch lange nicht, dass damit irgendwie eine Veränderung der politischen Verhältnisse einhergeht. Also man merkt es ja eigentlich, das war ja auch der Anlass um diese Vortragsreihe, dass Veganismus eigentlich mehr oder weniger vom Kapitalismus aufgefressen wird. Also es gibt halt jetzt ganz viele vegane Produkte und es wird als, also der Konsumverzicht, wenn, wandelt sich in so einen Konsumrausch. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass Veganismus und Kapitalismus schließen sich da dann doch ja nicht gegenseitig aus. Also worauf würde das dann deiner Meinung nach hinauslaufen, also welche politischen Konsequenzen hätte das, dass sich Veganismus weiter ausbreitet? Also es würde ja auch nicht automatisch auf eine, es läuft ja nicht automatisch auf einen Antikapitalismus und auch nicht automatisch auf einen Anarchismus hinaus. Wir müssen ja noch mehr. Auch da wieder postmodern, Parallelität, unterschiedliche Entwicklungen, die Ungleichzeitigkeit im Gleichzeitigen, dieses Nebeneinander hergehen. Diskursanalyse sagt, es gibt einen Diskurs und einen Gegendiskurs. Und daraus entwickelt sich ein neuer Diskurs. Dadurch, dass vegan reden, denken, handeln als ein Diskurs vorhanden ist, beeinflusst er die anderen Diskurse. Und daraus entwickeln sich neue. Und das ist das, wo ich denke, und dann jetzt postmodernen Medien, die Entwicklung in den einzelnen Kulturen, die Vorstellung, es gab bisher keine Kinderbücher, die gibt es inzwischen. Im Pädagogikstudium gab es bisher das Thema in der Sozialarbeit war gerade die Frage oder ist gerade die Frage, naja, wie unterstütze ich einen Jugendlichen, ein Kind, das anders ist als andere? Ich soll es fördern in der Einzigartigkeit des Kindes und ich soll diesem Kind vermitteln, mach dein Ding, entwickel dich, sieh zu, dass du dich verwirklichen kannst. Pädagogisch gesehen gibt es jetzt auch die Frage, was passiert denn, wenn ein Kind vegan lebt und in einer Klasse ist, in einer Kita-Gruppe ist und kein Fleisch mehr, keine Milch mehr trinken will und so weiter. Gibt es da pädagogische Ansätze? Da wird im Moment gerade dran gearbeitet. Ich glaube, dass klar, viele Sachen innerhalb des Kapitalismus existieren und dass sie Mainstream sind, aber sie verändern Diskurse, die an den verschiedenen Stellen geführt werden. Und die vegane Bewegung hat im Prinzip, oder wir Veganer haben im Prinzip die Aufgabe, in diese Diskurse reinzugehen und die Inhalte, das, was mitgedacht wird, was nicht gesagt wird, mit zu verändern. Das ist das Wichtige, denke ich, auch der Dekonstruktion zu diese inneren Zuschreibungen, dass irgendwann mal, wenn einem Kind gesagt wird, du bist ein Junge oder du bist ein Mann, dass nicht vermittelt wird, dass er sich so und so verhalten soll, dass er auch mal weinen darf, dass er sich schminken darf, wie auch immer. Und deswegen ist es die Aufgabe, diese inneren Zuschreibungen mitzugestalten. Wenn man jetzt ganz einfach sieht, kapitalistisch gesehen, klar, der Kapitalismus ist so, wie er ist. Das heißt, da, wo er Geld holen kann, da holt er sich Geld. Und wenn er sieht, dass da die Nachfrage ist, dann wird diese Nachfrage gestillt. Und dann kommt auch in Aldi oder sonst wo kommen vegane Produkte. Das kann ich natürlich kritisieren und doof finden und sagen, da wird die kapitalistische Schiene voll ausgefahren. Auf der anderen Seite verändert das Denken und führt zu Überlegungen der Menschen, die plötzlich sehen, hups, da steht ein veganes, was ist das? Also das ist mit Diskurs auch gemeint, sich einmischen in. Und trotzdem kann man natürlich sagen, die Lebensmittelindustrie ist natürlich eine Industrie, die mit eigenen Gesetzen produziert und die man nicht gut finden muss. Und die man auch kritisieren sollte und auch zu Recht. Aber solange sie produzieren ohne Mord und Totschlag, können sie produzieren von mir aus, was sie wollen. Naja, es ist... Ja, also auch das wäre ein weiterer Schritt, aber letztlich nicht der, noch nicht mal das, natürlich fände ich es besser, wenn Produktionen dezentralisiert werden, wenn da produziert wird, wo es auch konsumiert wird und so weiter. Das sind alles Sachen, die dann weitergehen, aber das ist dieses, der Weg ist das Ziel, also zu gucken... ich weiß, dass man das auch ganz anders sehen kann und viel radikaler und viel eindeutiger. Das ist mir auch klar. Schon noch mal eine Frage, ich bin mir noch in meinem Gedankengang nicht ganz so schlüssig gerade. Ich versuche es mal, vielleicht ist es einfach nur eine Sache, wie wir diese Herrschaftsgrundhaltung definieren oder wie die in dem Kontext definiert ist, weil wenn als, es ist ja Gewalt als legitimes Mittel auch mit zugelassen in dem Sinne und wenn ich mit Gewalt auch die Macht verbinde, dann habe ich ja auch die Macht, Herrschaft auszuüben. So was dem, dieser Grundhaltung der Anarchie, der Herrschaftslosigkeit widersprechen würde. Nur ist es ja klar, dass das in den Dimensionen nicht auf die Extreme ausgerichtet ist. Mhm. So ein Grundkerngedanken, dieser Solidaritätsgedanke da steckt. Und andererseits aber, wenn man diesen Kapitalismus frisst, den Veganismus auf Gedanken mit reinbringt, dann muss ich dem ja irgendwie entgegenwirken. Oder da, wo halt die Gewalt als legitimes Mittel angewandt wird, gibt es ja dann auch eine gewisse Herrschaftsstruktur. Und wird das dann jetzt so in dem Kontext auch nicht fair? Wissen Sie irgendwie, wie ich noch einen schlüssigen... Also... Du störst dich daran, dass Gewalt als legitimes Mittel da steht. Nee, ich finde eigentlich, genau, da ist gut, das sagen. Ich finde eigentlich, dass Herrschaft mittlerweile, ich bin eigentlich eine ganze Zeit lang mit dem Anarchismus ganz gut gefahren und habe aber festgestellt, dass, glaube ich, Herrschaft in einem gewissen Maß ganz gut ist, wenn sie halt, je nachdem, wie sie gedacht und gehandelt wird. Mhm. Genau, und deswegen gibt es immer diese Gegenpole, also Gewalt oder gewaltfrei, Herrschaft oder herrschaftsfrei. Und wichtig ist einfach zu sehen, dass es ein gewaltfrei gar nicht geben kann. Und bei Gewalt auch ein Mensch, der völlig da niederliegt, kann Gewalt tätig werden oder sein und Gewalt ausüben. Frage, Gewalt gegen Sachen oder Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen Natur, gegen Tiere, gegen was auch immer. Da müsste man dann darüber definieren oder darüber sprechen, wie ich Gewalt definiere. Es gab Zeiten, gerade aus der autonomen Szene, die Sägefische und so, die Strommasten alle umgesägt haben, weil sie gegen die Kernenergie waren. Und Gewalt gegen Sachen ist legitim, Punkt. Haben die gesagt. Gewalt gegen Menschen, nein. Es gab auch im Anarchistischen, und mich regt das immer tierisch auf, fürchterlich auf, wenn ich höre, in der Ukraine sind anarchistische Verhältnisse. Also das typische Chaos. Ja, genau. Da, wo Anarchismus ist, wird Gewalt ausgeübt. Weil mal irgendwann irgendein Anarchist in einer bestimmten Zeit mal eine Bombe geworfen hat oder so. Anarchismus wird, glaube ich, heutzutage in der Regel völlig falsch interpretiert und gesehen. Und es hat nichts mit Gewalt in diesen Dimensionen, hat damit gar nichts, aber auch überhaupt gar nichts zu tun. Also ich will nur deutlich machen hier, dass es in den Ursprüngen eben schon diese starke Auseinandersetzung zwischen Gewalt als Mittel, ja, und gewaltfrei, also Graswurzelrevolution als klare Gegenbewegung. Die Graswurzelrevolution, die es ja heute noch gibt und die Zeitschrift ja auch immer noch gibt, ganz klar sagt, nein, Gewaltfreiheit muss sein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort war. Ich komme auch noch nicht so ganz hinter die Frage. Dann ging es darum, denke ich, dass der Anarchismus ja an sich die Herrschaft ablehnt und die Herrschaft ja durch Gewalt, durch Macht umgesetzt wird. Nicht zwangsläufig. Also viele Anarchisten haben, also gerade von den alten Theoretikern, sehr wohl schon auch gesagt, dass wir uns so verhalten müssen, wie wir auch zukünftiges Zusammenleben, wie wir uns zukünftiges Zusammenleben vorstellen. Auch das ist klar. Spanischer Bürgerkrieg, das ist ein Beispiel. Der Spanische Bürgerkrieg, und es gab ja ein paar Jahre mal in Spanien ein anarchistisches Spanien, hat klar, die Anarchisten haben klar gegen Franco gekämpft und gesagt, wir wollen unsere libertären Formen verteidigen und lassen uns von einem Faschisten, Frankisten nicht unterkriegen. Und sie haben natürlich Gewalt angewendet. Aber jetzt könnte man überlegen, was daran gut war oder nicht, ob das gut war oder nicht. Letztlich ist der Anarchismus in Europa, auch in Deutschland, durch Hitler mal salopp gesagt, platt gemacht worden. Im Spanischen Bürgerkrieg hat Hitler die ersten düsengetriebene Flugzeuge ausprobiert, die er später dann in seinen Kriegen genutzt hat. Die Franco ist voll von Hitler-Deutschland unterstützt worden. Neben anderen Dingen, die noch eine Rolle im Spanischen Bürgerkrieg gespielt haben. Aber so salopp gesagt, die spanischen Anarchisten haben klar gesagt, wir kämpfen für ein anarchistisches Spanien. Mir ist jetzt noch unklar, ab wann hebt sich denn der Anarchismus vom Kommunismus ab, wenn es um was Praktikable geht? Also ich denke, ja immer alles schön und gut, aber das ist ja klar, also wenn es um die Qualität. Okay, also im Spanischen Bürgerkrieg haben auch die Kommunisten gegen die Anarchisten gekämpft und die Kommunisten haben von Russland auch entsprechende Waffen bekommen und haben gegen Anarchisten gekämpft. Der Unterschied ist, kurz auf den Nenner gebracht, Diktatur des Proletariats als eine Form der Entwicklung einer Gesellschaft, und wenn das Proletariat gewonnen hat, dann befinden wir uns in der Gesellschaft, die wir haben wollen. Und Anarchisten haben immer gesagt, nee, also wir wollen keine Diktatur, egal von wem und wie. Auch der Weg soll eben ohne Unterdrückung, ohne Diktatur, ohne Herrschaft passieren. Ich denke, nachdenken, aber das war beim Kommunismus ähnlich gedacht, nur die damalige Situation, die Ist-Situation, wurde halt aufgebrochen. Und wenn das dann umgesetzt worden wäre, wäre da bestimmt ein weiterer Engel möglich gewesen. Also ich verstehe halt, wie gesagt, den praktischen Unterschied. Den theoretischen, der ist mir schon bewusst. Dann der eine Unterschied, ein anderer Unterschied ist, dass Parteien eine große Rolle spielen im Bereich des Marxismus. Parteien als Vertreter für die Menschen. Und im Anarchismus wird klar gesagt, nein, eine Partei soll uns nicht vertreten, wir wollen uns so bilden und so engagieren, dass wir uns selber vertreten. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gibt Gewerkschaften heute in Deutschland, es gibt die anarchistische Gewerkschaft auch heute noch, die FAU heißt sie. Vor 1933 war diese FAU, waren sehr viele Mitglieder in Deutschland. Die gibt es heute noch und die sagen, wir wollen nicht die Vertretungsgewerkschaft für die Menschen sein, sondern wir wollen einen Rahmen bieten, in dem wir uns sachkundig machen, in dem wir uns informieren können, in dem wir uns unterstützen können. Und deswegen versteht die sich eher als Föderation, als Zusammenschluss von Menschen. Und dieser Spruch, wenn man seine Stimme abgegeben hat, hat man verloren, so ist der Unterschied, glaube ich, schon zwischen den beiden Denkrichtungen zu sehen. Die einen sagen klar, die Einheitsgewerkschaft, die Einheitspartei, die Vertreter von den Menschen und anarchistisch gesehen, wird Wert darauf gelegt, dass wir jedem die Möglichkeit geben, sich selber zu entwickeln, sich selber zu vertreten und selber eben zu sagen, was man will oder nicht will. Was ja voraussetzt, ist derjenige, die Ressource dazu hat. Das ist ja schwierig. Ja. Deswegen. Ja. Ja, wenn keine anderen weiteren Fragen sind, würde ich sagen, wir beenden es hier. Kann sich ja auch noch weiter im kleineren Rahmen unterhalten. Und ja, vielen Dank, dass ihr mit da wart. Und das war auch das Ende unserer Vortragsreihe. Ja, ich hoffe, ihr habt alle irgendwas gelernt. Und vielleicht bis irgendwann mal wieder. Okay. Ja.